Naja, von Abgehen kann ja nicht wirklich die Rede sein. Es ist wirklich nichts los. Man kann die Straße sehen. Unglaublich. Und sie ist grau. Hätte ich nicht gedacht. Aber tatsächlich. Und die Fahrgeschäfte laufen zum Teil auch noch gar nicht. Was läuft, ist zum Beispiel das tolle Riesenrad. Da fahren wir jetzt mit, denn das ist auch überdacht. Das Gute an so einem regnerischen Oktoberfesttag ist natürlich, dass an den Fahrgeschäften keine Sau ansteht. Deswegen sind wir jetzt auch schon ganz oben am Riesenrad, haben einen super Blick übers Oktoberfest, aber Aussicht ist auch nicht wirklich, ne? Weil es ist alles wolkenverhangen und es regnet wie Sau, man kann fast gar nichts sehen. Aber schön! Schon, also man sieht, wie irgendwie hier nichts los ist. Und das ist auch schon mal sehr interessant, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Was machen Sie denn den ganzen Tag, wenn überhaupt nichts los ist hier? Wir warten auf Kundschaft. Die Leute scheinen nicht so Bock zu haben auf Dosenwerfen, oder? Ja, natürlich doch, aber es ist das Wetter, es regnet ja. Was machen Sie als Nonne denn auf dem Oktoberfest? Ach, ich bin eingeladen zu einem Klassentreffen. Ja? Dann viel Spaß. Weiter geht's mit der Geisterbahn. Und ich persönlich habe ja da so Schiss, jetzt geht's schon rein und los geht's. Tanja, du schaust hin, ich schau weg. Ich traue mich aber auch nicht hinschauen. Ich will auch nicht angefasst werden vor so lebenden Geistern. Die hat's hier drin nämlich auch. War da schon jemand? Oh. Ach, alles halb so wild. Es ist noch nicht zu Ende. Es sind doch bloß so Puppen. Okay, beim Ausgang wirft einem noch zum Abschiedsgeschenk ein Stück Fleisch entgegen. Ein Spaß war es auf jeden Fall. So, fahren wir jetzt die Alpina-Bahn. Die ist zwar ohne Loopings, aber ich glaube, die ist trotzdem nicht ganz ohne. Ja, die sieht von oben jetzt, sind wir schon fast oben, ziemlich krass aus. Okay, jetzt geht's runter. Oh, also ich glaube, eine Achterbahn braucht keine Loopings, um einem davon zu überzeugen, dass es wirklich cool ist. Wenn ich das jetzt noch eine Runde fahren würde, müsste ich brechen. Ich kann noch mal. Wie ist denn das so, über die Wiesen zu laufen, wenn nicht so viel los ist? Viel schöner, weil es hier ruhig ist. Da kann man wenigstens was sehen. Und an den Fahrgeschäften muss man auch nicht anstehen, gell? Da braucht man nicht aufstehen. Das ist als Kreuz. An so einem Regentag kann man natürlich auch bei den Fahrgeschäften einfach mal hinlaufen. Nicht nur beim Riesenrad, sondern auch bei der Wilden Maus. Und da sitzen wir jetzt ganz vorne drin, sind schon ganz gespannt. Gleich geht's los. Hier knattern schon die Ketten, die uns hochziehen. Vor allem das Geile ist, wir sitzen ganz allein drin. Hoch geht's und die Talfahrt folgt hoffentlich sogleich. Ich glaube, da kommt keine Talfahrt. Da geht die ganze Zeit nur links, rechts, links, rechts. Wow. Das ist ja schlimmer, als ich gedacht habe. Das ist ja voll krass. Oh, ich habe voll Angst, dass wir da runterfallen. Oh, jetzt geht's runter. Die Leute auf der Straße gucken schon voll komisch. Boah. Boah, das war endgeil. Das war super. Die Wilde Maus ist ein Geheimtipp. Mega.